Folge 103. Achtung, Satire. Das Vorwort. Folge 103 jetzt schon. Es ist auch irgendwie, je mehr Folgen wir haben, desto unangenehmer wird es auch ein bisschen. Weißt du, weil wenn es so ein unerfolgreicher Podcast ist, wo keiner zuhört, dann ist es okay, wenn man 10 Folgen hat, 20 Folgen. So, und dann haben sie gemerkt, ah, okay, es hört keiner zu. Na gut, ist jetzt auch dann nicht so wichtig. Und dann hört man so langsam auf. Wir sind jetzt bei Folge 103. Ein Ende ist nicht im Sicht. Und ich weiß nicht, ob es besser werden kann. Also ich glaube, es geht einfach nur noch steil bergab, die nächsten Folgen auch weiterhin. Ich sehe das eher so als Therapie, so ein bisschen, ne? Man erzählt sich etwas, was man sonst nicht Leuten sagen würde. Und genau deswegen mache ich den ganzen Scheiß ja auch hier weiter. Das ist nicht für euch, sondern ich mache es nur für mich. Du erzählst dir Sachen, die du sonst nicht sagen würdest? Ach Quatsch, nein, keine Ahnung. Ich versuche mir auch das gerade hier alles gut zu reden. Okay. Und schön zu reden. Weil ich hab, lass mich. Ich bin jetzt ein bisschen umgestiegen auf Tee. Ich trinke jetzt auch gerade einen Schwarztee, weil ich habe gemerkt, Kaffee bekommt mir nicht mehr so gut die letzten Tage. Ja, extreme Bauchschmerzen, Diarrhoe, wirklich vom Wohnzimmer bis in die Küche. Alles, es ist schrecklich hier. Aber hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Langeweile Podcast. Es ist wirklich mal wieder irgendwie so eine Woche jetzt gewesen, tatsächlich, in der wieder viel passiert ist. Also halt auch einfach viel politisch, gesellschaftlich so ein bisschen. Diese ganze Stuttgart-Geschichte, Taz und all der Krams irgendwie, ich weiß nicht. Nichts Schönes ist passiert. Das stimmt, es ist einfach alles schon wieder irgendwie beim Alten so ein bisschen. So nicht mehr nur die ganze Zeit diese Corona-News, die man jetzt, die Monate davor immer gelesen hat, sondern jetzt auch mal wieder ein bisschen was Interessantes, ein bisschen Abwechslung mal wieder im Alltag. Kleines Meeting hier, Brain, wie sagt man das? Brainwashing? Nein. Fuck. Wie heißt das Wort, wenn man sagt Mindmapping? So ein kleines offenes Mindmapping jetzt? Brainwashing ist Telegram. Brainstorming. Ja. Brainstorming, oh. Ah. Alter Schwede, das Wort hat mir gefehlt. Kleines Brainstorming, was hältst du davon, wenn wir vielleicht in Zukunft vielleicht ein, zwei positive Sachen, die in der letzten Woche passiert sind, sagen? Oder ist das eher cheesy und kann scheiße sein? Das ist cheesy und kann scheiße sein und deswegen herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Jetzt geht's los, nur mit negativer Kackscheiße, was in der letzten Woche so passiert ist. Wir haben es für euch zusammengetragen. Haben wir nicht. Wir reden gleich einfach nur über Schwänze und Vulven, aber hey, wir reden auch ein bisschen über politischen Kram. Mal gucken. Kapitel 1. Ein ungebetener Gast. In der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass bei mir in der WG so ein bisschen der Haussegen schief hing. Da hat sich alles wieder beruhigt, die Wogen haben sich geglättet, das Karma, das ist wieder quasi gleichmäßig und positiv hier im ganzen Raum yin-yang-mäßig verteilt. Du bist ausgezogen. Ich bin ausgezogen, nein, ich lebe immer noch hier, aber wir haben jetzt immer noch einen Zusatzmitbewohner, ein kleines Haustierchen hier. Das ist nämlich, es war angeblich eine Ratte, aber es ist eigentlich eine Maus. Also, okay. Ich hatte nach der letzten Folge bin ich auf die Suche gegangen nach unserem Haustier. Und meine Mitbewohnerin, die meint halt quasi, ja, sie hätte es gesehen, dass die in so eine Ecke, in so eine Abstellkammer quasi reingegangen ist. Die habe ich dann komplett ausgeräumt. Und was ein bisschen doof ist, also was ich generell schon scheiße fand, eigentlich immer, als ich hier gelebt habe oder immer noch lebe, aber ich ziehe ja bald aus. Ich wohne quasi wir wohnen im Keller von unseren Vermietern. Das hört sich jetzt mega scheiße an, ist aber ein ganz normaler Wohnbereich. Das Doof ist nur, dass unsere Mieter quasi über uns sind. Und die haben hier bei uns im Wohnbereich quasi zwei Zimmer, also eins, was quasi so als Abstellkammer für die so gilt, offiziell. Und dann haben sie eine inoffizielle Abstellkammer, wo unsere Putzsachen sind, also Staubsauger und so ein Scheiß. Aber die packen da auch einfach irgendwelche Kissen oder Altkleidersachen und sowas rein. Und genau in diesen begehbaren inoffiziellen Abstellraum, da ist die Maus angeblich verschwunden. Und ich habe das ganze Ding erstmal komplett ausgeräumt und ausgestaubt, aber nirgendwo war diese abgefuckte Scheißmaus zu sehen und nicht mal irgendwie so Rückstände. Also normalerweise denkst du ja, irgendwo muss sie ja auch hinkacken oder sowas, ne? Habe ich auch noch nicht gesehen. Deswegen dachte ich, er hat sich erledigt, die ist, keine Ahnung, irgendwie wieder rausgehupst oder rausgegangen, ja. Wie auch immer. Dann war das Thema für die nächsten zwei, drei Tage dann so ein bisschen beendet, bis dann irgendwann mein anderer Mitbewohner meinte, nee, ich habe die wirklich gesehen, das ist nicht ganz so geil hier. Die hat dann wohl, was ich auch nicht verstehe, am Plastikmüll rumgeknabbert. Obwohl direkt. Es klingt auch ehrlich gesagt alles so ein bisschen wie diese eine Netflix-Serie oder was das ist, diese Dokumentation, wo irgendwelche Rednecks auf der Suche nach Bigfoot sind und sie sagen, nee, wirklich, ich habe da diese Fußstapfen gesehen und die waren viel, viel größer als normale Fußstapfen. Das muss hier irgendwo sein. So klingt das auch bei dir und deiner Mausratte oder was auch immer das für ein Tier ist. Dass alle sagen, ja, das stimmt, sie muss hier irgendwo sein, aber keiner findet sie. Ey, das ist ein verdammt guter Vergleich. Ich suche gleich nochmal die Nachricht raus, die mein Mitbewohner geschrieben hatte, als er sie beim zweiten Mal gesehen hatte. Aber ja, im Endeffekt ist es so, die ist immer noch nicht gefunden. Also seit einer Woche hört man hier ab und zu mal nachts was rascheln, aber ansonsten ist da eigentlich nicht viel los hier. Also da kommt eigentlich nichts. Jetzt habe ich um Vermieter Bescheid gesagt und er stellt jetzt die nächsten Tage hier ein paar Mausefallen auf. Stellt jetzt Strafanzeige, weil sie ihre Miete nicht bezahlt hat. Zwei Mieten hinterher. Natürlich eine Lebendfalle. Ne, wir wollen die arme Maus ja nicht töten. Ne? Wir lassen sie dann wieder draußen aus. Aber ja, bis dahin sind wir hier quasi 3,5 Leute, die in der WG wohnen. Okay, aber die muss doch irgendwo sein. Also, keine Ahnung. Aber ich weiß es auch nicht. Mein Mitbewohner schreibt in unsere Gruppe rein, kurzes Update, die Maus ist immer noch da. Und die ist echt groß. Müssen das auf jeden Fall Vermieter sagen. Nicht, dass irgendwo ein Nest ist. Jetzt auf einmal ist da jetzt hier ein Nest. Mäuse haben Neste? Warte mal, ganz kurz. Mäuse haben keine Neste, oder? Ja, so, man sagt ja so Rattennest oder Mäusenest, aber das ist halt eher so. Ich glaube, das sagt man nicht. Übertragend gemeint. Aha. So, okay. Also, du kennst, es gibt auch so ein Sprichwort, du hast mal direkt ins Rattennest reingestoßen. So. Was? Oder? Sagt man das? Das ist so ein Sexding, glaube ich. Okay, ist so ein Sexding. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört. Nein, also es wäre mir neu, dass Ratten und Mäuse so Neste haben. Aber kann sein, ich weiß es nicht, ich bin kein Ratten- und Mäuse-Experte. Nee. Aber ihr habt die immer noch nicht gefunden. Aber ihr seid euch sicher, dass es eine Maus ist. Aber keiner hat sie jemals gesehen. Okay, es klingt für mich alles wirklich komplett absurd. Ja, also ich habe dann gefragt, ja, wo hast du sie denn gesehen oder wo hat die sich versteckt? Dann meinte halt mein Mitbewohner, ja, die hat sich gut versteckt. Habe sie selbst gerade weglaufen sehen. Die geht nachts immer an den gelben Sack. Habe die eben gehört und als ich die Tür aufgemacht habe, ist die weggelaufen. Ekliges Gefühl. Ist dein Mitbewohner irgendwie der eine der Brüder von den Prank Bros oder was ist das? Also, weil es klingt so ein bisschen so, als würde er euch wirklich einfach nur verarschen wollen. So, ja, abends höre ich so ein Rascheln und er sitzt einfach in irgendeiner Ecke und reibt so zwei Laubblätter aneinander oder was ist das? Also, ja, ich weiß es auch nicht. Das macht so den Eindruck auf mich. Eventuell werde ich hier aus der WG rausgemobbt, weil meine Mitbewohnerin war ja die Erste, die es gesehen hat. Und jetzt hat er, der Mitbewohner, ja auch noch zugestimmt. Also, dass er die auch gesehen hat. Deswegen, das ist wie, vielleicht bin ich auch so ein bisschen, vielleicht bin ich doch so ein kleiner Corona-Leugner. Also, ich glaube es nicht, bis ich es nicht gesehen habe. So. Bist du gottgläubig oder sagst du auch, nee, Gott kann ich nicht sehen und deswegen glaube ich auch nicht daran? Dann vermute ich ja auch nicht, ne? Das ist meine einzige Argumentation, warum ich nicht religiös bin. Ich kann Gott nicht sehen, deswegen gibt's ihn nicht. Luft kann ich auch nicht sehen, deswegen gibt's auch keine Luft. Also, sorry. Ja, das stimmt. Okay, gut. Ja, wenn du sie findest, dann sag mal Bescheid. Also, ich würde das gerne, weiß nicht, mach mal ein Foto oder sowas, oder stell mal eine Kamera auf oder halt einfach, weiß nicht, leg mal Käse in den Raum. Also, so schwer ist es doch jetzt nicht, eine Maus rauszulocken. Sind wir doch mal ehrlich. Also ich hock mich doch jetzt nicht für 2 oder 3 Stunden in meinen Flur mit einem Stück Käse hin. Am besten auch noch so wie so eine Comicfalle, so ein Eimer, wo ein Stock drin ist und ein Seil, wo ich dann den Stock wegziehe, dass dann der Eimer runterfällt. Naja, aber es funktioniert ja. Also es ist ja. In Comics. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Nein. Es gibt auch diverse YouTube-Kanäle, wo Leute irgendwie einen auf Survival machen in der Wildnis. Und die machen auch genau das. Die nehmen auch so einen Obstkorb und dann schön mit einem Stock und Seil. Das ist schon richtig, das funktioniert. Glaube ich. Ich musste gerade ein bisschen diesen alter Schwede. Funktioniert auf jeden Fall. Jona, wir hatten letzte Woche ein bisschen was vergessen, der Titel der letzten Sendung war. Irgendwie jedes Mal. Ja, der Titel der letzten Sendung war das und das, wir haben es nicht gesagt. Ja. Deswegen kommt jetzt quasi Nachholbedarf in Sachen. Ich sehe in mein Herz. Sehe gute Fragen, schlechte Fragen. Ein Leben, das neu. Gute Fragen, schlechte Fragen. Es handelt sich um eine gute oder schlechte Frage auf gutefrage.net von einem Nutzer namens Volvofahrer. F-A-C-K. Fuck. Ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Volvofahrer. Und das erklärt gleich auch schon das Folgende. Es geht so los. Überschrift: Meine Tochter hat sich das Knie aufgekloppt. Fragezeichen? Ist es schon mal seltsam, wenn Leute Fragezeichen immer da hinten dranhängen, aber na gut, sie hat sich das Knie aufgekloppt. Meine Tochter hat sich gerade sehr stark das Knie angeschlagen und es blutet ein bisschen. Ich habe jetzt aber keinen Job, ich glaube, sie meint Jod. Ich habe jetzt aber keinen Jod mehr im Haus, habe nur noch WC-Ente, Sojasauce oder Streusalz, Kochsalz zur Auswahl zum Desinfizieren. Was soll ich nehmen? Es müsste nur relativ schnell passieren. Ich weiß nicht, ob man sich dabei Tetanus einfangen kann oder wie das heißt. What? Übrigens auch super, wenn etwas schnell passieren muss, dann auf gutefrage.net zu gehen. So, das ist, weiß ich nicht. Aber es geht noch weiter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das jetzt gefährlich wird. Was soll ich tun? Bitte keine Tipps wie, geh zum Arzt, lass dich impfen. Das geht leider alles nicht. Wir sind streng dagegen. Streng gegen Ärzte, das ist auf jeden Fall Next Level. Ja. Genau, streng gegen Ärzte, aber und gegen Impfen, aber WC-Ente. Sie überlegen, ob man WC-Ente auf seine offene Wunde streuen möchte. Ich war erst ein bisschen weggeworfen, dass sie von Knie aufgekloppt redet. Ich dachte, die hat sich selber das Knie aufgeschlagen, also mit der eigenen Faust. Boah. So irgendwie so völlig psychomäßig. Ich habe mir das Knie aufgekloppt. Was jetzt? Ja, genau. Gehöre ich jetzt zur Gruppe dazu? Wenn ich so drauf drücke, dann sehe ich so ein bisschen das Kreuzband hin und her flutschen. Später, nee. Meine Schwester hat mal ihre Kniescheibe verloren, beziehungsweise die ist so rausgeploppt, so an der Seite. Also ich habe es nicht gesehen, nur von Erzählen gehört. Aber das ist auch super eklig. Aber ja, die hat sich hier das aufgeschlagen und dann, ja. Ja, aber wo soll man, jetzt ganz ehrlich, wo soll man denn da anfangen, wenn sie sagt, ich habe kein Jod, ja, dass man als Alternative Salz, also immer, ganz geil, also weil, falls ihr irgendwann mal irgendwo eine Wunde habt und wenn es auch irgendwie nur so ein Pickel ist, den ihr ausgedrückt habt, schmiert mal einfach nur so ein bisschen Salz drauf, mal gucken, wie geil sich das anfühlt. Es ist, brennt gar nicht. Vor allem, es ist ja nicht, also warum eigentlich, du hast recht, du hast vollkommen recht, es ist doch nicht desinfizierend, oder? Salz. Es brennt wirklich nur. Also das ist alles, was es tut, oder? Also es bringt ja auch nicht mal was. Ich weiß wohl, dass man Fleisch konservieren kann, wenn man das in Salz legt. Aber ja, aber du willst ja deine Wunde nicht konservieren. Nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt, so, das hast du gesagt, Salz, dann WC-Ente oder Sojasauce. Was ich auch sehr gut, am besten ja eigentlich immer WC-Ente und dann über die Ente nochmal Sojasauce, wenn man das ganz klassisch also in machen dem möchte. Fall, wie Salz, im China-Restaurant, Salz, ja. Salz kann ich mir irgendwie noch so gut, also logisch gesehen, so Salz kann ich mir vorstellen, okay, ja, desinfizieren, Fragezeichen, vielleicht, WC-Ente, ja gut, wenn man das Klo damit sauber macht, dann macht man ja auch das Knie damit sauber, aber Soja ist doch einfach nur Geschmack. Also. Naja, aber ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so eine Wunde hast und dann knabberst du auch so ein bisschen dran rum manchmal? Weißt du, auch an so Krusten oder sowas, dass du die so langsam so ein bisschen abknabberst? So du bist ein Fottfink, echt. Ja, ja, genau. Und so, oder auch wenn es blutet, so ein bisschen raussaugen einfach das Blut, weil es hat ja auch so einen leckeren Eisengeschmack. Und dann verlierst du ja auch quasi nichts. Das geht ja dann wieder in deinen Kreislauf. Ey, wann und war da dein letzter so ein bisschen Sojasauce. Nur so ein, zwei Tropfen Sojasauce. Mwah, lecker. So, da sage ich doch, okay, da gehe ich doch sogar mit noch. Bringt es nichts zum Desinfizieren, das muss man halt wissen. Aber es ist trotzdem eine. Wäre trotzdem das Zweite, was ich da machen würde. Wann war ernsthaft gesehen dein letzter Zahnarztbesuch? Also wirklich so mit OP, wo dich irgendwie Blut geflossen ist. Oh, das ist lange her. Generell Zahnarztbesuch. Oh Gott, findest du das nicht eklig, diesen Blutgeschmack, diesen Eisengeschmack dann? Nein, warum beim Zahnarzt auch? Hey, ist bei dir schon, bei mir ist noch nie Blut geflossen beim Zahnarzt. Was macht denn der Zahnarzt mit dir? Wurde noch nie bei dir ein Zahn gezogen oder Weisheitszähne oder irgendwie Betäubung? Aber also, nein, also ehrlich gesagt nicht. Also, Betäubung, ja, es wurde schon mal gebohrt oder so ein Scheiß, ne? Aber jetzt noch nie was gezogen. Oder hat's nie geblutet? Kein bisschen. Nein, was für ein Zahnarzt bist du denn? Bei irgendeinem Resident Evil-Doktor oder was? Also, es klingt wirklich wie so ein alter Sack, der da mit so einer Kneifzange reingeht einfach und Sachen rausreißt. Also, so funktionieren doch Zahnärzte nicht. Okay. Jona, wann warst du jetzt wirklich das letzte Mal beim Zahnarzt? Egal warum. Ja. Auch wenn es nur eine Kontrolle war. Ja, ich sag jetzt mal letzte Woche, einfach nur, um nicht aufzufallen. dann disqualifiziert dich das auf jeden Fall jetzt. Deine kompletten Antworten oder Gegenpunkte überhaupt. Ich habe sehr gesunde Zähne. Sagt. Was? Sagt dein Zahnarzt oder? Ach so. Das sagt mein Spiegel, würde ich behaupten. Ach ja, ich muss mal wieder zum Zahnarzt. Ja, okay. Ich sehe es ja ein. Es stimmt, so Routineuntersuchung oder sowas. Aber ich meine, jeder hatte doch schon mal mit Sicherheit, keine Ahnung, irgendwie ist gestürzt oder sowas. Ich kenne es vom Fußball, dass man, wenn man auf Kunstrasen spielt, sehr gerne mal irgendwie Schürfwunden oder Ähnliches hat. Aber mir wird es im Traum nicht irgendwie einfallen, da WC-Ente, Salz, also Jod auch nicht oder sonst was drauf zu tun. Das Einzige, was ich nur kenne, abduschen, abwaschen, also abwaschen, einfach mit Wasser und dann einfach Kruste draufkommen lassen. Da muss man dann einfach also abwarten, da kann man nicht viel mitmachen. Ich würde maximal irgendwie so Bevanten oder so einen Scheiß drauf machen. Ich würde es auch nie desinfizieren. So, also ich würde einfach, ja, ich würde auch einfach ein Pflaster nehmen und draufhauen. Aber doch nicht, also vielleicht ein bisschen Wasser drüber, um es sauber zu machen. Aber desinfizieren, das brennt doch einfach nur, ist doch schrecklich. Das brauchst du jetzt auch nicht bei jeder Schürfwunde. Wobei, ganz kurz, wenn sie sich wirklich nicht geimpft hat, dann ist ja tatsächlich, es gibt wirklich ein Tetanus-Risiko, ein gewisses. Dann ist vielleicht Desinfizieren. Ja, aber jetzt stopp. So wenn die einfach nur auf, sag ich mal, die fährt Skateboard und stürzt dann, oder Inliner und stürzt dann sind die Knie auf. Tetanus. Wie willst du denn da Tetanus hinkriegen? Also, Tetanus liegt überall auf der Straße rum, einfach so. Das kannst du dir so aufsammeln, quasi mit offenen Wunden. In so kleinen Portionen dann quasi. Ja, genau. Also, oder? Ja, aber, also, kannst du auch wirklich einfach so bekommen, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich brauche tatsächlich, das steht sogar in meinen Notizen hier drin auf meinem Handy, dass ich mich mal wieder Tetanus impfen lassen muss, weil das musst du alle 10 Jahre oder sowas ungefähr machen. Und bei mir wäre es mal wieder Zeit, seit letztem Jahr ungefähr. Also, ich lebe momentan sehr riskant, sagen wir es so. Ich darf nicht mit dem Skateboard rumfahren. In der Kategorie gute Frage, schlechte Frage, gehe ich, um die Frage zu beantworten, ob man sich auf Tetanus, wie man sich mit Tetanus infizieren kann, auf netdoktor.de und hier heißt es: Tetanus wird durch eine Infektion mit dem Bakterium bla bla bla verursacht. Die Sporen des Bakteriums finden sich im Kot von Tieren, vor allem von Pferden und hauptsächlich im Erdreich. Stell dir vor, du fährst hier mit deinem Longboard über die Hochstraße und da fährst du hin, voll in einen Hundehaufen rein. So, das kann ja passieren. Und dann schürfst du dir alles auf und überall ist Tetanus. Sie gelangen schon über kleinere Verletzungen in den menschlichen Körper. Ihr Gift wandert dann auch ins Gehirn und ins Rückenmark. Hört sich schon mal sehr gut an und gar nicht nach so einem Horror-Movie irgendwie, wo Aliens die Menschheit unterwandern. Oft genügt schon ein kleiner Schnitt oder ein Splitter in der Haut für die Infektion. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist beim Wundstarrkrampf nicht möglich. Erkrankte sind also nicht ansteckend. Okay. Ja, hätten wir das auch geklärt. Das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich das Ganze gelesen habe, dass einfach, okay, Donald Trump hat offensichtlich auch einen Account bei gutefrage.net. Weil es klingt schon sehr tatsächlich wie Donald Trump, sind wir mal ehrlich. So mit diesen, ich lasse impfen, bin ich streng dagegen, Ärzte oder sowas. WC-Ente, geht das? So, ne? Ja. Ich würde sagen, das war eine sehr gute Frage. Und ich habe Angst, dass die Antworten sehr schlecht sind. Ich habe tatsächlich, die Antworten habe ich jetzt hier gar nicht stehen. Ich habe leider, also die Antworten, die die Leute dann noch darunter gegeben haben, die habe ich jetzt leider nicht. Ihr müsst euch mit unseren Antworten zufrieden geben. Ich sehe in mein Herz, sehe gute Fragen, schlechte Fragen. Ein Leben, das neu beginnt. Durch Liebe und Schmerz wird gute Fragen, schlechte Fragen. Dein Schicksal bestimmt. Thorsten, ich war vor ein paar Tagen im Saarland tatsächlich. Es ist so ein bisschen eine ganz andere Ecke als die, wo mein ich Beileid. Jetzt gerade bin. Nee, überhaupt kein Beileid. Brauche ich wirklich nicht, weil das Saarland ist lächerlich schön. Also wirklich unfassbar. Also ich war da wegen einem Casting bei einer Rundfunkanstalt. Muss ich gar nicht groß doch viel was zu sagen. Das ist also Porno. Möglicherweise, ja. Es war auf jeden Fall sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus an dieser Stelle, falls hier jemand zuhört von den Leuten, die da waren. Aber das Saarland, darüber will ich ein bisschen reden. Es ist wirklich unfassbar schön. Also ich bin da durchgefahren mit dem Zug, also dahin gefahren. Und ja, also stell dir vor, du wohnst die ganze Zeit hier in Bremen. Es ist wirklich komplett flach. Mal hin und wieder steht ein oder anderer abgebrannter Baum oder sowas hier rum. Aber das war's auch schon. Und dann kommst du in dieses Saarland rein und fährst wirklich, es ist wirklich wie auf so einer Traumreise. So leicht erhöht und um dir herum sind überall Berge und Hügel und Wein, Reben, wie sagt man dazu? Ist es Reben? Ich weiß es nicht. Weinreben, okay, cool. Schlösser, Wasser, Fluss, es ist wirklich ein Märchen. Es ist ein Märchen-fucking Wald, es ist wirklich unfassbar. Und in dieser Zugfahrt, das wollte ich auch noch sagen, da war so eine Gruppe von, das habe ich auch getwittert, aber ich erzähle es dir gerne nochmal hier. Da war so eine Gruppe von älteren Männern oder älteren Leuten und ein älterer Mann meinte, dass er jetzt WhatsApp hat und dass er damit bis zu 20 Bilder kostenlos verschicken kann. Und oh, wie süß. Ja, es ist super, ja, vor allem, also das ist nicht, es ist vermutlich hat er sich WhatsApp mit Ä runtergeladen oder sowas, weißt du? Halt so ein bisschen irgendwie anders geschrieben, weil das klingt, ich habe auch überlegt, soll ich es ihm sagen? So, dass er vermutlich irgendeinem Hoax gerade, also stell dir vor, du hast WhatsApp und nach Bild 21 kostet es einfach dann immer 1,50, wenn du so ein Bild irgendwie verschicken willst oder sowas. Hatte also WhatsApp nicht sogar mal zeitweise was gekostet oder da wurden die Nachrichten irgendwann gesperrt? Ich glaube, du konntest das ein Jahr Android, also Apple-Nutzer mussten das, glaube ich, am Anfang sogar kaufen. WhatsApp. Mhm. Und bei Android-Nutzern war es so, dass die es ein Jahr kostenlos nutzen konnten. Und dann kam irgendwann nach einem Jahr dann die Nachricht, ey, wenn du jetzt WhatsApp weiter benutzen möchtest, dann musst du jetzt quasi auch für die App zahlen. Das Geile ist aber, oder was heißt das Geile? Du musstest einfach nur so 3-4 Tage warten, so lange war dein WhatsApp gesperrt und dann haben die gesagt, ja, du kriegst jetzt nochmal von uns 2 Monate drauf und dann würden wir gerne dann doch deine Zahlung haben. Und so habe ich mich dann da durchgestretched, bis dann irgendwann WhatsApp von Facebook übernommen wurde und das dann komplett kostenlos war. Also so ein bisschen so eine WinRAR-Geschichte so irgendwie. Ja, ne? Genau. So man benutzt es, aber man bezahlt auch nicht dafür, aber könnte theoretisch, na. Seit 20 Jahren die Demo-Version benutzen. Ja, aber wusste ich auch nicht, dass das mal was gekostet hat. Aber kann gut sein, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin dann auch, ich war bei einem Hotel dann später, als ich dann wirklich im Saarland war, in Saarbrücken, und hab bei einem Hotel eingecheckt. Und das war auch. Ach, der feine Herr. Der feine Herr, ja klar. Und es war sehr unangenehm, weil offensichtlich hatte ich also ich hab's online gebucht. Und habe wohl bei meinen Daten angegeben, dass ich Professor Dr. Jona Drewes heiße. Heißt, das hat er dann auch vorgelesen. So, oh, okay, guten Tag, Herr Professor Dr. Jona Drewes. Und es war so unangenehm, weil wir waren uns, glaube ich, beide relativ sicher, dass ich nicht Professor Doktor bin. Man muss einfach dann auch mal so auftreten. Und ja, dann auch so ein bisschen gehobener sprechen und einfach aufrechter Gang. Ja. So. Professor Doktor, Doktor, bitte. Ja. Vor allem, ich habe nicht nur einen Professortitel, sondern auch einen Doktortitel, so beides schon mit 23 bekommen. Aber ich habe ihm gesagt, wenn es da steht, dann muss es ja stimmen. Oh Gott, nein, dann. Oh, aber ich habe es nicht so elitär gesagt, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Elitär. Wenn es da steht, dann muss es ja wohl stimmen. So. Weißt du, nicht so assi, sondern eher mit so einem ironischen Augenzwinkern. Ich weiß nicht, ob er es verstanden hat. Ich hoffe sehr, es war auf jeden Fall ein bisschen unangenehm. Tatsächlich. Und das Gesprächsthema des ganzen Dorfes. Professor Doktor hat bei uns eingecheckt. Es ist 23. Ich glaube nicht, dass es so ein großes Thema wäre in Saarbrücken, weil tatsächlich, ich bin dann auch so ein bisschen durch die Innenstadt gegangen, abends noch, hab mir so ein bisschen die Stadt angeguckt. Schöne Stadt, tatsächlich, kann man nichts gegen sagen eigentlich, vor allem halt auch die ganze Natur drumherum. Aber es ist so alles nicht ganz meine Welt, weil es sind sehr viele Mittelständler, wie Friedrich Merz sagen würde, zu finden an den ganzen Bars und Restaurants. Also wirklich ganz, ganz viele Leute, die halt mit einem Prosecco oder Aperol Spritz, Weißwein und sowas und einer Zigarre dann draußen rumsitzen. Und also ist Saarbrücken eine sehr gut gentrifizierte Stadt? Anscheinend, ja. Im Saarland generell wohl 6% Arbeitslose. Also es ist nicht so, dass das ganze Saarland oder sowas jetzt vor ja, so protzt und nur reiche Leute da sind. Aber zumindest in der Saarbrückener Innenstadt ist mir das schon so aufgefallen. Vielleicht ist es auch einfach Kultur, dass man da mit einem Weißwein rumsitzt, anstatt mit einem Bier oder sowas. Aber es war auf jeden Fall nicht so ganz meine Welt, so ein bisschen was anderes. Ich habe dann auch die ganze Zeit nach einem Späti gesucht, oder halt nach einem Kiosk oder sowas, aber es gab's einfach nicht. Ich habe dann irgendwann so eine Bar gefunden, die vielleicht ein bisschen so war, aber das most casual Bier, was ich dort gefunden habe, war ein Franziskaner Weißbier. So, das sagt schon mal viel aus. Und dann bin ich damit durch die Innenstadt gelaufen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass mich die Leute komisch angeguckt haben, weil ich mit einem Bier da lang gelaufen bin. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mal nur eingebildet, aber liegt vielleicht auch an deinem Professor-Doktor-Titel, den du die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Ja, genau. Ich hatte die ganze Zeit meine Doktorarbeit unter meinem Arm. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Und ich bin literally zweimal in Kotze getreten. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, ob das in Saarland so ein Ding ist, dass das Teil der Kultur ist, dass da viel Kotze rumliegt. Ich glaube, ich hatte einfach einen schlechten Tag erwischt, vermutlich. Auch wirklich reingetreten. Zweimal. Konntest du denn der Urban Legend hinterhergehen, des Inzestes der Saarländer? Nein. Also ich war nicht lang genug dafür da, um das sexuell bewerten zu können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich da nochmal bin, wenn ich da vielleicht auch mal für eine längere Zeit bin, gehe ich dem natürlich investigativ nach. Das ist ein guter Hinweis, den du da noch bringst. Und übrigens, die machen alles, was Saarländer, glaube ich, machen, hauptsächlich, hauptberuflich auch vermutlich, ist sich Wortspiele ausdenken mit ihrem Namen. Die Saarbahn, die Saargentur, der Friseur Saarlon. Es ist wirklich in jedem fucking Name ist da irgendwas mit Saar drin. Und das ist schon teilweise ein bisschen übergriffig. Ja. Ich wollte gerade sagen, hat so einen richtigen Friseur-Flavor, so Haarwelten. Ja, ja. Und so ein Scheiß, ja, ja. Okay, ja, schick. Wie würdest du denn insgesamt das Saarland bewerten auf einer Skala von 0 bis 10? Ich gebe denen tatsächlich eine gute 8. Ja. Sehr schön. Dann geht's jetzt weiter weg von lustigen Geschichten hin zu den traurigen News der letzten Wochen. Kapitel 2. Pazifistische Schwänze. So, das klingt doch schon mal nach einem fantastischen Kapiteltitel. Ich bin sehr gespannt, was du uns präsentieren wirst, Thorsten, was du zusammen kuratiert hast in den letzten Tagen. Ich habe nichts, aber du hast so ein bisschen was. Du hast ein bisschen genau. Was rausgesucht. Ich habe zwei Nachrichten. Eine, die ist ein bisschen heimischer bewertet in einem kleinen Ort in Treuchtlingen zwischen Nürnberg und München. Das liegt doch im Süden, ne? Ganz genau. Ganz genau. Also der Süden. Da liegt es dann nämlich im schönen Frankenland. Da wollte es ein Mann nicht ganz so genau mit den Corona-Vorschriften nehmen. Ich glaube, jeder kennt es, wenn man jetzt einkaufen geht oder in öffentliche Gebäude geht, besteht ja die Pflicht des so wunderbaren Mund-Nasen-Schutzes oder Maskenpflicht, auch gerne genannt. Ja. Der Typ, der hatte aber nicht so richtig Bock drauf. Die Polizei wurde nämlich hinzugerufen, als ein 32-jähriger Mann einen Supermarkt in Treuchtlingen betrat, wurde dann darauf hingewiesen, dass doch hier die Maskenpflicht gilt, und ist er wohl völlig ausgerastet. Und im Artikel heißt es wie folgt: Beim Betreten des Marktes trug er keine Mund-Nasen-Schutzmaske. Als er vom Personal des Marktes hierauf angesprochen und ihm eine entsprechende Bedeckung zum Kauf angeboten wurde, rastete er aus. Er schrie lautstark herum und leckte den Griff des Einkaufswagens ab. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste die Polizei hinzugezogen werden. Selbst bei deren Eintreffen reagierte er sich weiter auf und leckte am Mülleimer vor dem Geschäft. Der Mann erwartet nun ein Bußgeld wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz. Wegen Trotzverhalten einfach. So, ja, das ist alles so blöd. So. Ich leck jetzt absichtlich sogar noch mal alles ab. Fickt euch, ich will den Scheiß bekommen. Ich will in Quarantäne, ich habe keinen Bock mehr arbeiten zu gehen. Das ist halt wirklich so zweijähriges, dreijähriges Kind. So, ich will das jetzt aber, oder ich will das nicht. Und jetzt Ist bei dir, kurze Frage, ist bei dir auch die erste Person, die dir im Kopf kommt, die man sich da so gerade hinein fantasiert hat, Julian Reichelt einfach? Könnte gut passen, ja. Julian Reichelt oder Ja, Julian Reichelt oder Ulf Poschert, der ist auch so einer. Ja. Ich trage keine Maske, so im Supermarkt, nö, so weit kommt's noch. Und dann einfach alles ablecken. Also, warte, was hat er abgeleckt? Den, sag nochmal. Den Einkaufswagen hat er erst abgeleckt. Oh, das und dann ist auch fucking dann wurde die dann wurde die Polizei hinzugerufen und das hat ihn wohl noch mehr aufgeschaukelt, dass er den Mülleimer vor dem Geschäft abgeleckt hat. Also viel mehr kommt danach nicht mehr. Und dann ist er nach Stuttgart gefahren und hat dort 1-Euro-Shops ausgeraubt. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, so öffentliche Mülleimer, diese Metall. Ich finde fast noch die, also vom Einkaufswagen, das finde ich fast noch ekliger als den Mülleimer. Oder? Okay, du hast die Entscheidung. Eine Sache musst du lecken. Entweder den Mülleimer vor dem Supermarkt. Also du weißt schon, was da alles reinkommt. Oder den Einkaufswagen. Es ist wirklich beides unfassbar. Aber du musst dich für eins entscheiden. Was ist schlimmer? Also ich glaube tatsächlich jetzt mal einfach sehr virologisch drauf geguckt, dass beides ungefähr gleich schlimm ist, was die Bakterienanzahl angeht. Aber beim Mülleimer hast du natürlich auch so ein paar Stücke oder sowas noch zwischendurch mit da drin. Irgendwas, was da noch rumklebt. Deswegen würde ich vielleicht auch den Einkaufswagen da abschlabbern. Aber es ist auch, selbst das ist noch wirklich super eklig. Diese ganzen verschwitzten Hände, die da dran waren. Oder wird das, es wird doch desinfiziert, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Da kannst du auf jeden Fall. In einigen Supermärkten weiß ich zum Beispiel, dass die so Tücher mit Desinfektionsmittel wie im Fitnessstudio quasi anbieten, wo du dann einmal über den Lenker so drüber gehen kannst. Das stimmt, okay. Aber generell oder keine schöne Sache. Ja. Oder die sprühen einfach ein bisschen WC-Ente drüber und dann geht das schon. Aber ich würde tatsächlich, es ist beides super eklig, aber krass, okay. Gut. Grüße gehen raus an Julian Reichelt. Genau, und jetzt mal ganz ehrlich, mal eben so für 15 Minuten so eine scheiß Maske zu tragen, das tut keinem weh. Schützt mega vielen Leuten, weil zum Beispiel hier Leute, die in OPs, also Ärzte, Doktoren, die in OPs arbeiten, die müssen sowas 13 Stunden lang tragen. Also, ja, aber 15 Minuten wirst du das aber auch schon die Ohren ab. Also ganz ehrlich, aber es stimmt. Wo war das jetzt nochmal ganz genau? War das zufällig Im Frankenland, in Treuchtlingen. Okay, weil es klingt auch ein bisschen wie so eine Gütersloh-Geschichte, um mal ein bisschen aktuelle Politik mit reinzubringen. Okay, du hast noch was, meinst du? Und zwar geht es nämlich darum, China hat die, ich glaube, zweitgrößte Armee sogar der Welt. Die größte hat sogar, wer glaubt es kaum, Nordkorea. Nee, wirklich? Doch, die haben über 1 Million Reservisten und dann noch mal ganz viele Leute so in der Armee. Aber wie viele Leute wohnen denn in Nordkorea? 30 Millionen vielleicht? Korea, wenn die nicht alle schon leider verhungert sind? Bei denen ist ja nicht ganz so geil, so mit Demokratie und Pressefreiheit und generell so Leben in Freiheit. Was sagt Google, Jona? 25 Millionen. Mhm. Genau, so, ja. Und okay. Ist halt eine Diktatur und so. Da gibt's dann halt diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Mandatory Wehrpflicht, meine Güte. Ja, aber du meinst, von der Anzahl an Leuten ist es quasi am meisten. Genau. Aber ich glaube, dass die USA mit Sicherheit mehr investiert in ihr Militär. Aber okay. Ja, das auf jeden Fall. Und die werden auch mit Sicherheit sozusagen eine bessere Armee haben. Aber Mannstärke ist, glaube ich, Nordkorea die größte Armee. Okay. Naja, egal. Wir sind aber in China. Und da ging jetzt nämlich quasi ein Report. Nichts damit zu tun, einfach. Wollte ich nur mal sagen, als Fact so einfach. Ging letzte Woche ein Report raus, der dann quasi beschrieben hat, wie es im Moment so um die Armee in China denn so steht. Und dabei wurde herausgestellt, dass die Chinesen ein Problem haben bei der Einstellung von neuen Rekruten. Es gibt in China auch eine Wehrpflicht und es wurde dann quasi detailliert aufgelistet, was der Grund denn dafür ist, warum Chinesen nicht für den Wehrdienst getaugt oder tauglich geprüft werden oder für in Ordnung, für den, wie auch immer. Die fallen durch. Ausgemustert. Erst gar nicht rein. So, und dann heißt es nämlich zum Beispiel, dass 20% der Rekruten Übergewicht haben und deswegen nicht mitmachen können. Und 8% werden abgelehnt, weil die eine vergrößerte Hodenvene haben. Und da wurde ich doch so ein bisschen neugierig und habe mich erstmal ein bisschen schlauer gemacht, was das denn wohl bedeutet. Ja. Und die chinesischen Ärzte sagen zumindest in dem Report, dass es davon kommen kann, weil die Leute zu viel zocken und masturbieren. Also die sitzen zu viel rum, zocken zu viel und masturbieren und dadurch vergrößert sich dann quasi gibt es eine Vergrößerung der Hodenvene. Aber ist das schlimm? Also ist das irgendwie dann, also warum wirst du da ausgemustert? Weil das irgendwie bei Schussverletzungen dann besonders tödlich wäre potenziell? Oder also was ist einer vergrößerten Hodenvene? Also alle Hodenvenen sind gleich gut, so egal ob groß, klein, das ist alles dasselbe für mich. Ja, aber also es wäre wohl eine unnatürliche Vergrößerung festzustellen, die dann langfristig wohl zu Einschränkungen in der Bewegung führen kann. Ah, also, okay. Das okay. ist eher so der Grund, wird hier so ein bisschen auch im Nebensatz erwähnt. Aber ja, da dachte ich mir so, okay, 8% der chinesischen Soldaten sind halt wohl krasse Masturbierer. Ja, aber jetzt, also sind wir doch mal ehrlich, wir haben beide gerade einen Termin beim Gynäkologen uns einfach reserviert, oder nicht? Gerade online ganz spontan. Schon so ein bisschen, ich muss auch nochmal nachgucken. Also, weil ganz, also zocken, masturbieren ist jetzt nicht so ein rein asiatisches Ding, würde ich mal behaupten. Ja gut, wir möchten aber auch nicht in die asiatische chinesische Freiheitsarmee rein. Das stimmt, aber so eine vergrößerte Hodenarterie möchte ich vielleicht auch nicht unbedingt haben. Also vielleicht lasse ich das mal durchchecken. Ja, wäre eine gute Sache. Und weißt du was, Jona? Ja. Es gibt Bonusnachrichten. Wie geil ist das denn? Bonus-Nachrichten. Wie sieht's denn bei dir aus, was deine Blasengröße angeht? Also sprich, musst du, wenn du zum Beispiel trinken gehst, bist es da eher so, okay, nach 5 Minuten ein Bier getrunken, jetzt geht's los und dann alle 2 Minuten darauf? Oder ist das eher so, ich pinkel einmal am Abend, aber dann so richtig für eine halbe Stunde? Ja, also ich pinke teilweise recht lange, ja, aber es ist tatsächlich schon, die Größe meiner Blase ist so walnussmäßig, würde ich jetzt mal einordnen. Also das Schönste ist, nachdem man auf der Toilette war, am Pinkeln war, ist das Schönste eigentlich, dass man die nächsten 20 Minuten erstmal seine Ruhe hat davor. Ja. So ungefähr kann man es vielleicht beschreiben. Normalerweise ist eigentlich bei mir ähnlich, wenn es um Trinken geht, aber sonst würde ich sagen, es ist nicht gesund übrigens. Verhältnis. Das ist ich glaube, es ist gar nicht gesund. Vor allem das Ding ist, ich trinke auch nicht so viel Wasser. So, also es ist glaube ich, tatsächlich ungesund, wenn man zu oft auf die Toilette geht. Sollte man auch checken lassen. In China war es jetzt so, dass ein Mann, der hat sich quasi bewusstlos betrunken. Und der hat sich so in Nacht und Nebel geschossen, dass er wirklich gar nichts mehr gecheckt hat, dass er vergessen hat, quasi auf Toilette zu gehen, beziehungsweise sein Körper ihm nicht mitgeteilt hat, ey, Kollege, du sollst mal deine Blase ausleeren. Und das hat dazu geführt, dass der Typ 18 Stunden lang seine Blase quasi nicht entleert hat, das dazu geführt hat, dass die Blase explodiert ist. Ah, tot. Ah, ich sag's dir, der lebt nicht mehr. Der ist nicht mehr unter uns, oder? Er lebt noch. Also, Spoiler Alert, ja, er lebt und ist hier wieder auf alles in Ordnung bei dem. Aber er hat, wie gesagt, einfach, also beziehungsweise er konnte einfach nicht, also er kam einfach nicht mehr klar und wurde ohnmächtig und hat sich nicht entleert und daraufhin ist seine Blase explodiert oder gerissen. Das wurde nämlich herausgestellt, er kam mit erheblichen Bauchschmerzen dann in ein Krankenhaus in China. Er gab dann einen CT-Scan, dass die Blase an 3 Stellen zerrissen ist. Und der Urin, der verursachte halt Schmerzen im Inneren, dass der Typ nicht mal in der Lage war, flach zu liegen. Und selbst wo er pinkeln wollte, ging es halt nicht mehr, weil einfach die Funktion nicht mehr vorhanden war. Das Schlimmste, jetzt wird's richtig eklig. Das Schlimmste war, dass eine dieser Risse oder der Löcher in Richtung der Bauchhöhle war, so dass Teile seines Darms in die Blase dann im Endeffekt ging. Ah, aber warte mal, das könnte ja auch interessant sein eigentlich, wenn du das beides kombinierst. Wie bei so Enten oder sowas, die auch einfach nur Kloake quasi auspupen. Also so ein Mischgetränk aus Scheiße und Urin. Hattest du schon, du hast Haustiere oder ihr habt Haustiere, ja, richtig? Ja, ja. Hattet ihr schon mal eine Katze? Ich hatte auch schon mal eine Katze, ja. Ja, genau. Dann weißt du ja, wenn die pinkeln, wie stark das riecht und wie ätzend dieses Sekret der Urin von Katzen ist. Ja, es ist nicht sehr angenehm. Ne? Vergleichbar, das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit menschlichem Urin, aber trotzdem ist ja Urin auch in einer gewissen Art und Weise ätzend. Und wenn du dann quasi deine Innereien mit dem Urin vermischst und das dann die ganze Zeit brennt, ist das nicht ganz so geil. Das ist sogar potenziell, sagen die Ärzte, auch tödlich. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, als deine Blase explodiert ist, wie du es formuliert hast, dass das möglicherweise lebensgefährlich sein könnte. Aber okay, ja, das ist auch immer so ein bisschen dieser Mythos, der auch umher schwört, dass wenn man irgendwie zu lange nicht auf die Toilette geht oder bei zu langen Autofahrten oder sowas, dass man dann Angst hat, dass da irgendwas kaputt geht im Inneren. Aber ich dachte eigentlich immer, dass einfach, keine Ahnung, dass du dann plötzlich anfängst zu pinkeln, so, weißt du? Dass du einfach nicht mehr halten kannst. Ja, genau, dass der Körper das automatisch macht. Aber man hat natürlich auch schon mal davon gehört, dass da wohl irgendwas reißen kann. Ja, das Schlimme war halt jetzt bei dem Typen, dass er quasi ohnmächtig, betrunken war. Also der hatte überhaupt keine Kontrolle mehr über seine Körperfunktion. Ja. Und im Artikel hieß es auch, dass es quasi zu so einer Schockstarre vom Körper geführt hatte. Hm. Dass er gar nicht pinkeln konnte und daraufhin dessen dann die Blase überfüllt war, beziehungsweise gerissen, / explodiert ist. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich war mal auf einer Zugreise und da war ich in einem Zug und dachte, okay, also ich muss dann gleich umsteigen und war so, okay, jetzt noch, also muss ich jetzt noch pinkeln? Ich pinkel einfach gleich im nächsten Zug, so, auch, obwohl ich halt schon ziemlich dringend auf die Toilette musste. So, aber dachte, okay, in 5 Minuten steigen wir eh um, nicht, dass ich jetzt auf der Toilette festhänge und dann verpasse ich den Umstieg oder sowas. Und dann bin ich in den anderen Zug gegangen und da waren einfach alle Toiletten kaputt und ich musste in die nächsten 2 Stunden mit diesem Zug fahren, so, und konnte halt nicht aussteigen oder sowas. Das heißt, ich musste wirklich zwei Stunden lang einfach durch diese Hölle durchgehen, einer komplett vollen Blase. Das Geilste ist da, wenn man richtig anfängt, so richtig nervös zu zittern mit den Beinen und die dann so zusammenlegt und sowas, ja, dann weißt du schon, alles klar. Bei mir auch. Ja. Höchste Not wird es jetzt auf jeden Fall. Noch ein kleiner Pro-Tipp für die Leute, die keinen Bock haben, am Bahnhof jetzt speziell 50 oder Cent oder 1 Euro für die Toilette da zu zahlen. Benutzt einfach die Toilette vom ICE, die rumstehen. Ihr wisst ja quasi, wann die wegfahren. Manche, die stehen ja schon vorher irgendwie rum, gerade so in den größeren Städten, so Startbahnhöfen, so Bremen zum Beispiel ist ja auch einer, oder Köln oder ähnliches. Die stehen dann vorher schon so eine Viertelstunde rum und dann könnt ihr einfach ganz bequem in der ersten Klasse beim ICE dann schön euer Geschäft machen und wieder rausgehen und alles ist gut. Die haben auch ein Bordbistro, da kann man sich auch noch ein Bier mitnehmen gleich direkt. Es ist fantastisch. Guter Tipp. Danke, Thorsten. Kapitel 3. Alles recycelbar. Bevor wir jetzt wieder natürlich ein bisschen ernster hier werden im Langeweile-Podcast, habe ich noch eine Sache, die mir diese Woche passiert ist. Und zwar bin ich jetzt verstärkt bei fucking Call of Duty Warzone aktiv. Ah, ja, doch. Ich bin für das Spiel gefallen. Ich war immer schon ein großer Call of Duty-Fan. Modern Warfare 2 ist bis jetzt immer noch das allerbeste Call of Duty, finde ich. Wollen wir so ein One-on-One auf Terminal machen, Quickscope-Duell? 360 One-on-One Terminal ist halt schon echt ein. Ich habe wirklich so viel Zeit in meiner Jugend auf der Xbox damit verbracht, einfach mit Leuten so einen privaten Server dann auf Terminal, quasi diese Terminal-Map zu spielen und einfach nur solche Trickshots zu machen, mit so Double-Tap und ganz oft drehen und so und dann halt No-Scope die wegballern. Am besten ist natürlich die, also was Sniper-Gewehre bei Modern Warfare 2 angeht, die Inception. Oder Interception, ganz klar natürlich mit Fingerfertigkeit, Feuerkraft und dann kommst du wieder drauf an, entweder ruhige Hand, aber was eigentlich doof ist, oder Kommando. Ah, es ist so dumm, ich hab schon, okay, ja, ich fühle mich wirklich gerade zurückgeworfen in meinem 15. Lebensjahr so ein bisschen. Und du, die zockst, okay, was ist deine Warzone-Story, das neue? Ja, Warzone, also Battle Royale-Ding ist das ja, genau. Ne? Also kostenlos, kann man zocken. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, wer so ein bisschen Bock hat auf Zocken. Das Schlimme ist eigentlich nur, die negative Erfahrung, die man da schnell macht, ist halt, dass Leute einfach das Spiel nicht spielen. Wie kann ich das erklären? Also du hast ja quasi ganz klassisches Battle Royale, in einem Vierer, Zweier, Dreier oder kannst Solo gehen. Sobald du aber im Team unterwegs bist, musst du natürlich darauf hoffen, dass Leute quasi irgendwie mit dir kommunizieren oder zumindest irgendwie spielmäßig die gleiche Taktik verfolgen. Sprich, man springt irgendwo an der gleichen Stelle ab, man geht zu den gleichen Orten hin und man macht einfach nicht irgendwelche anderen Sachen. Und das ist manchmal extrem frustrierend, gerade wenn dann irgendwie Leute, die sterben dann einfach, man kann die immer wiederbeleben. Wenn Leute dann sterben und einfach stumpf das Game verlassen und dann stehst du da und bist du anstatt 4 Leute nur noch 3 und dann kannst du das Spiel eigentlich auch schon quasi abhängen. Und dann hatte ich jetzt letzte Woche so einen Discord-Server gefunden, wo der quasi wie so ein Craigslist fungiert oder eBay-Kleinanzeigen. Da schreibst du einfach rein, ey, ich hab Bock zu zocken. Und dann finden sich Leute und dann kann man auch einfach ganz. Also läuft eigentlich alles komplett easy ab. Am PC? Zockst du es am PC? Nee, auf der PlayZ. Achso. Das Gute bei Warzone ist ja, dass es quasi Crossplay-fähig. Sprich, wenn du Xbox hast und ich eine PlayStation, können wir trotzdem miteinander zocken. Auch PC? Oder auch PC, ja. Ja, dann können wir auch mal zusammen. Können wir mal zusammen alles reinlegen. Können wir uns mal reinlegen in Warzone. Einmal droppen am Damm oder auf Quarry. Ja. Wie auch immer. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann bei dem Discord-Server dann quasi halt reingeschrieben, so, ey, er hat Bock zu zocken. Dann hat sich einer gemeldet, habe ich geedit und dann haben wir noch auf den dritten gewartet. Der hat sich auch dann relativ schnell gemeldet und dann habe ich den hinzugefügt. Der ist dann in diese Lobby oder den Party-Chat reingekommen und wir nur so, hey, yo, wie geht's? Und dann meldet der sich so, hi, guys! Und ich nur so, oh nein, dann habe ich irgend so einen 12- oder 13-Jährigen, der noch nicht mehr in der Pubertät war, da hinzugefügt. Und auf einmal war dieser ganze, eigentlich so chillige Vibe, der vorher da war, so einfach nur so zerstört, so richtig awkward silence. Und dann, ja, sollen wir das Spiel starten? Ja, ja, okay. Und dann so, okay. Oh nein. Dein persönlicher Chris D'Elia-Moment an dieser Stelle. Mein persönlicher Chris D'Elia-Moment, ja, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, dann ist der andere Typ, der ist dann einfach stumpf mitten im Spiel rausgegangen. Und dann war ich in dieser awkward Situation, wo ich eigentlich auch gehen wollte, aber eigentlich dann noch so nett war, um dann Hätte sagen müssen, 15 Uhr, Zeit, meine Steuererklärung zu machen. Es ist noch geiler. Normalerweise ist mir sowas wirklich scheißegal. Ich einfach raus, blockiere die Leute und dann habe ich nie wieder was von denen gehört. Aber dann dachte ich so, wegen dem Discord-Server und ich meine S12, so der S, ja, ich weiß. Du bist quasi seine Vaterfigur in diesem Moment. So, er zählt auf dich. Du kannst ihn nicht schon wieder hängen lassen. Ich könnte sein Vater sein. Also mit 15 oder 16 dann halt, aber naja. Auf jeden Fall. habe ich dann das Spiel, sag ich mal, unabsichtlich oder absichtlich, wer weiß, schneller beendet, als es dann sollte. Und dann waren wir wieder zurück in der Lobby. Und dann meinte er so, wollen wir noch ein Game zocken? Und dann ich so, ja, ich muss noch, ich habe gerade eine Textnachricht von meiner Schwester bekommen. Ich muss sie vom Flughafen abholen. Tschüss. Bis ich dann gemerkt habe, dass ja fucking Corona ist und kein Arsch fliegt. Deswegen, naja. War auf jeden Fall für mich sehr awkward. Hätte sagen müssen, dass du noch rübergehen musst zum Kiosk, ein paar Zigaretten holen. So, und dann einfach nie wiederkommen. Gott. Okay, ja. Schön. Schön, wie du mit kleinen Kindern umgehst und deren Herzen brichst. schöner Satz. Thorsten bricht die Herzen von kleinen Kindern. Ihr könnt rein interpretieren, was ihr wollt. Thorsten, wollen wir so ein bisschen über die Taz-Kolumne reden? Ja, ich meine, es ist jetzt eh schon ein bisschen später. Jetzt können wir wieder die ernsthaften politischen Elefanten rausholen. Ach, wir sind ja schon bei okay, alles klar. Ja, genau. Okay, ja, dann machen wir es noch ganz entspannt hier. Genau. Taz-Kolumne, ja, das hat ja die letzte Woche so ein bisschen für Aufregung gesorgt. Sorgt es immer noch. Ich muss zugeben, ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Aber wenn du vielleicht mal einmal kurz zusammenfassen würdest, was bis dato überhaupt passiert ist und was hier der Lage der Nation mäßige Spin der ganzen Geschichte ist. Okay, ich hab's jetzt nicht. Es ist okay, es ist wieder Lage der Nation in retarded. Oh Gott. Also wirklich, ich hab nichts vorbereitet, es tut mir leid. Es geht um eine Kolumne von Hengame Yagubifara, glaube ich. Jakobi Fahrer auf jeden Fall, also den Nachnamen habe ich im Kopf richtig, hoffentlich. Und die hat eine Kolumne, Habibitus heißt auch, glaube ich, ihre Kolumne bei der Taz. Und dort hat sie eine Glosse geschrieben, wie wir Kenner sagen. Das einfache Volk würde vielleicht Satire dazu sagen. Und in dieser Satire hat sie geschrieben, dass, ja, was wäre denn, wenn wir den Job der Polizei abschaffen würden, den Kapitalismus aber den gibt's noch, so, und den Kapitalismus halt nicht. Und in welchen Jobs könnten dann die Polizisten arbeiten, und in allen diesen Jobs kommen sie halt nicht klar, weil überall ist irgendwie, selbst wenn du als Bäcker arbeitest, hast du ein Brotmesser in der Hand und das ist alles zu gefährlich. und deswegen ist sie dann zu dem Schluss am Ende gekommen, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich auf der Mülldeponie. Und auch nicht als Müllmensch dort zu arbeiten, sondern wirklich einfach auf der Mülldeponie zu verweilen. So. Das war quasi die Satire, und es gab große Aufregung dazu, sogar so groß, dass irgendwann Horst Seehofer, unser Innenminister, gesagt hat, okay, das geht mir zu weit, ich verklag jetzt Jakobi Fahrer wegen dieser Satire. ich glaube sogar wegen Volksverhetzung oder sowas. Ja. Also wirklich komplett, also die schweren Geschütze rausgeholt. Als auch, muss man wirklich dazu sagen, als Innenminister. Er hat es nicht als Privatperson oder sowas gemacht, sondern wirklich als Innenminister. Aber er hat es jetzt auch, also er hat es angekündigt, das zu machen. Jetzt hat er wohl in den letzten Tagen die rechtlichen Schritte mal alles gecheckt, ob das überhaupt stimmig ist. Und vielleicht hat auch Angela Merkel da mal angerufen und gesagt, das kannst du jetzt ja nicht machen. So redet sie. Warum mache ich einen Ossi-Dialekt? Na, egal. auf jeden Fall. Ach so, sie kommt ja auch aus. Ist zu weit hergeholt. Aber jetzt macht er es wohl doch. Also jetzt kommt diese Klage wohl doch nicht. Vielleicht auch aus diesem großen öffentlichen Druck, der jetzt geherrscht hat in den letzten Tagen, aber es ist wirklich eine ganz, ganz abstruse Geschichte. Ey, ich finde das ist von Anfang an richtig peinliche Nummer. Ja. Ne? Also, das hat alles damit angefangen, dass die Taz, die Redaktion selber, die Habitus vor den Leuten zum Fraß vorgeworfen hat. Da gab es dann, ich glaube, ein oder zwei Tage später wirklich so eineinhalb Seiten darüber, wie dann über diesen einen fucking Glossentext denn diskutiert wurde im Nachhinein und ob das denn wirklich gut ist und Menschenrechte hier und da und hast du nicht gesehen. Und somit haben sie die ganzen rechten Leute vor die Fresse dann geworfen. Ja, nee, es tut mir leid. Das ist und dann kommen natürlich Leute so Ulf Poschert oder Don Alfonso oder diese ganzen neoliberalen Wix-konservativen Arschlöcher, die dann ihren Senf dazugeben müssen. Und dann dauert es natürlich auch nicht lange, bis dann so ein Jörg Meuthen meint, ja, Taz abschaffen oder so ein Scheiß. Ja, oder in Tichys Einblick oder so. Die ganzen rechten Medien sind natürlich darauf aufgesprungen, weil sie haben endlich mal wieder ein bisschen Futter für ihr linkes Feindbild. Das ist ja eigentlich immer das, worum es geht. Ich glaube, darum ging es auch Horst Seehofer, dass er sich gesagt hat, ich zeige das jetzt an, einfach um, weil das so ein reines Machtspielchen ist, rechter Kreise, die dann einfach wieder ein Feindbild haben. So anstatt jetzt zum Beispiel Attila Hildmann anzuzeigen, der halt sich offen dazu bekennt, dass Adolf Hitler nicht ganz so schlimm fand, oder Clemens Tönnies oder sowas, halt wirklich Leute, die es mal verdient haben, anstatt jetzt auf dieser Presse drauf rumzuhauen. Aber was du gerade gesagt hast mit der Taz, dass auch andere Taz-Redakteure sich da in der Taz zu Stellung dazu genommen haben, zu der Satire, und halt auch konträre Punkte eingenommen haben. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man auch so eine Debattenkultur, und man kann ja über diese Satire ruhig debattieren, wenn man das öffentlich macht. Ich weiß nicht, ich habe das auch viel auf Twitter gelesen, dass sich da viele drüber echauffiert haben, aber ich finde das gar nicht so das eigentliche Problem, dass es innerhalb der Taz auch öffentlich debattiert wird, so ein Text. Man hätte nur nochmal, meiner Meinung nach, stärker darauf hinweisen müssen, einfach, dass es sich halt um Satire handelt. Und dann waren halt tatsächlich einige Takes von der, ich glaube, das war auch die Taz-Chefredakteurin, die halt wirklich gesagt hat, ich bin gerade nicht sicher, welchen Titel sie hatte, auf jeden Fall eine Redakteurin dort, die tatsächlich auch gesagt hat, dass Jacobi Fahrer dort Polizisten mit Müll gleichgesetzt hat, was sie definitiv nicht getan hat, weil es war Satire. Es war eine Glosse, also jeder, der auch nur ein bisschen was von Texten versteht, merkt es recht schnell, dass das eine Satire ist. Wie das dann von Leuten aufgegriffen wird, ist natürlich noch mal eine andere Sache, aber das ist auch diese typische Comedy-Diskussion. Wenn ich irgendwie einen rassistischen, ableistischen Witz, was auch immer, mache, dann ist es nicht gegen diese Person unbedingt gedacht, aber es kann natürlich so gelesen werden von anderen Leuten, die diesen Subtext einfach falsch verstehen. So, und das ist bei der Satire auch, dass viele Leute diesen Subtext offensichtlich überhaupt gar nicht gelesen haben, der natürlich da drin steht. Nämlich, hey, wir haben keinen Bock auf Polizisten, die die ganze NSU-Debatte, dann NSU 2.0, den es gab in der Polizei, dann wenn irgendwelche sächsischen Polizisten da auf ihren Polizeiwägen irgendwelche Nazi-Symboliken drauf sticken lassen. So, das ist halt das ganze Problem. Das ganze Racial Profiling, das ist alles das, was dort mit dieser Satire angemerkt werden sollte. Beziehungsweise auch all dieser Wut, den halt auch Margarete Stokowski. Nee, ich meine marginalisierte. Die Minderheiten, Jesus Christ, jetzt fehlt mir dieses eine intellektuelle Wort. Marginalisierte, danke. Margarine habe ich die ganze Zeit gesagt, ne? Marginalisierte Minderheiten haben natürlich auch eine krasse Wut, natürlich, auf Polizisten, auf viele. Aus diversen verständlichen Gründen, wie beispielsweise Racial Profiling, was halt einfach de facto ein Ding ist. Was halt auch empirisch belegt ist. Deswegen, es ist wirklich alles tatsächlich ziemlich zum Kotzen. Das stimmt, man muss aber auch trotzdem, auch wenn es so zum Kotzen ist, versuchen, immer noch differenziert zu bleiben. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt, ich finde es nicht schlimm, dass es in der Tat so öffentlich diskutiert worden ist. Oder dann kommen halt solche geilen Haudigen wie fucking Sigmar Gabriel um die Ecke. Ja, unser deutscher Cheflobbyist. Der ist bei Lobbyistenverbänden der König quasi, der Kaiser. Kommt dann um die Ecke und sagt sowas, ich kann das auch nicht so ganz verstehen. Ich wäre jetzt eher mal für eine Solidarisierungskampagne mit Polizisten, vielleicht so Sticker, die man sich aufs Auto machen können, Hashtag wir sind Polizei. Ja. Und ich dachte immer so, es ist. Wie können solche Personen so viel Macht haben? Er war ja Arbeitswirtschaftsminister, beides, und sitzt jetzt bei der Deutschen Bank im Aufsichtsrat. Junge, Junge, Junge. Was auch noch ein Take von Horst Seehofer war, war ja, dass er diese Taz-Kolumne einfach in einem Zusammenhang gebracht hat mit Stuttgart, mit den Ausschreitungen in Stuttgart, die ganz offensichtlich auch von der Polizei, also polizeilich bestätigt, keinen politischen Hintergrund hatten, konkreten. Und ich finde es, erstmal, diese Taz-Kolumne war offensichtlich Satire, so, da muss man nicht mehr groß drüber reden, ob man das dann lustig fand oder sowas. Das ist halt persönlicher Geschmack, aber hat halt nichts damit zu tun, dass man so etwas sagen kann und darf und nicht mit einer Anzeige von dem Innenminister rechnen damit sollte, weil das ist einfach ein Angriff auf diese Art von Pressefreiheit. Wenn du dich da die ganze Zeit mit irgendwelchen Rechtsfragen dann beschäftigen musst oder mit Anwaltskosten, so, wie willst du dann noch eine Kolumne ordentlich schreiben? So, das ist einfach scheiße, so. Also richtig scheiße. Aber ich finde es auch problematisch, und jetzt mal ein bisschen unabhängiger von dieser ganzen Satire-Nummer, wenn ich auf Twitter die ganze Zeit lese, ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber geredet, aber dieses Fuck all Cops und Kill all Cops und sowas, jetzt wirklich Wut, der wirklich komplett undifferenziert ist und einfach nur noch sagt, alle Cops sind scheiße. Was halt auch eben nicht stimmt. So, das muss man auch dazu sagen. Ich finde, man kann beides sagen. Man kann sowohl alle Probleme, die wir haben in der Polizei, die ich auch eben gerade schon genannt habe, offen nennen und mit Nachdruck nennen und eine klare Haltung dazu haben und auch politische Forderungen, die dahinter stecken, und gleichzeitig aber auch sagen, dass das Konzept von der Polizei vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil ich tatsächlich es ganz gut finde, wenn Leute da draußen sind, die auf einem aufpassen, wenn irgendetwas, wenn irgendwelche Leute dich schlagen wollen oder dir deine Butterbrotsdose klauen möchten, so. Und dass die Polizei nicht für alle Leute so da ist, wie sie für mich als der fucking weißeste Junge im ganzen Block da ist, das ist das Problem an dieser Stelle. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt, also dieses ACAB Geschwafel finde ich da tatsächlich dann, ich kann es nachvollziehen, ich kann den Wut nachvollziehen, aber wenn man jetzt wirklich differenziert dann nochmal, nachdem man einen Schritt zurückgegangen ist und dann differenziert nochmal drauf blickt, finde ich, kann man auch die ganzen Probleme benennen, ohne alle Polizisten in einen Topf zu werfen. Aber wie gesagt, unabhängig jetzt von dieser Satire, das war Satire und da kann man sagen, was man will. So. Um nochmal zu Seehofer zurückzukommen, der hat dann jetzt auch nochmal hier was, hier die Stuttgart, wie auch zum Beispiel einige Zeitungen sagen, die schlimmste Nacht aller Zeiten. Ne? Ich meine, Hanau oder so gab es ja einfach gar nicht mal vor 4 Monaten oder so, ihr Wichser. Ja. Die schlimmste nach aller Zeiten hat Seehofer dann ja so einen PR-Stunt-Termin gemacht, wo dann die Polizei extra noch mal einen beschädigten Bus herangekurvt hatte. Also wirklich, der stand irgendwo in der Werkstatt schon oder in irgendeiner Halle, um repariert zu werden. Dann hat dann irgendein Typ gesagt vom Marketing oder von der Kommunikation, nee, der Seehofer kommt vorbei, der will sich das angucken. Sprich, wir karren das ganze Scheißmobil wieder zurück zu dem Tatort, dass der Seehofer einmal da reingucken kann für die Fotos und dann kommt's wieder weg. Aber schnell, also, vorher noch alle Hakenkreuze entfernen, ne? Nicht, dass das irgendwie jetzt negativ auffällt in der Presse. Ja, oder hier apropos Hakenkreuz, ich weiß nicht, ob das in Thüringen oder in Sachsen war, da hat so ein Mann halt quasi einfach eine Hakenkreuzfahne, wirklich, also rot-weißer Kreis und dann da drin das Hakenkreuz, aus seinem Fenster rausgehauen. Wo dann die Polizei dann erstmal meinte, dass man nicht sicher ist, was für eine Motivation diese Sache hatte. Aber genau der gleiche Polizeikreisverband hat Aktion als linksextremistisch eingeordnet, wo Leute einfach zu der Polizeistation Pizzen geordert haben. Naja. Also das war Linksextremismus. Aber wenn eine Nazi-Flagge rausgehangen wird, dann wissen wir erstmal nicht, wie wir das einordnen sollen. Ja. Also weiß ich nicht. Es ist auch jede Nazi-Flagge, also man kann das auch nicht runterspielen oder sowas wie, ja, es gibt ja dieses es ist halt einer von vielen, die meisten sind ja doch gut, so, und einer ist halt dann mal blöd. Da hat Chris Tucker, wie heißt der Comedian nochmal, dieser fantastische, Chris D'Elia, Trevor Noah, jetzt hilf mir doch mal auf die Sprünge, Thorsten, wozu bist du denn da? Ich weiß nicht mal, wo du überhaupt suchst. Also wir suchen nach einem amerikanischen Stand-Up-Comedian, der Chris mit Vornamen heißt. Ja, ach, fucking Chris Rock. Chris Rock, danke fucking Christ, Jesus. Chris Rock hat da mal einen fantastischen Bit zugemacht, der gesagt hat, ja, there are some rotten apples quasi, so, das ist quasi diese Argumentation, die ich gerade gesagt habe. Und ja, es darf aber halt nicht so sein. So, weil Piloten, kannst du auch nicht sagen, okay, es gibt halt einen Piloten, der mal irgendwie nicht ganz aufgepasst hat und dann halt in irgendeinen Berg gekracht ist. Also das darf es halt einfach nicht geben. So, und bei der Polizei ist das genau das Gleiche. Das sind wirklich Leute, die eine Autorität dort haben und eine Befugnis, andere Leute massiv einzuschränken in ihrem Leben, in ihrem Alltag. So, und dann darf es dort einfach keinen einzigen fucking Nazi geben. So, also da muss viel, viel besser drauf geachtet werden einfach. So generell sollte es eigentlich keinen einzigen fucking Nazi geben, aber gerade in solchen Berufen nicht. Leute, die Gewalt über andere haben. Oder so ein kleiner Nazi-Arzt wäre doch auch total lustig, hatten wir ja noch nicht. Ja, es ist, weil in Stuttgart, ne, die haben ja auch einfach 1-Euro-Shops da ausgeraubt, ne? Also was ist eigentlich da los? Ich habe auch getwittert, ich habe mir jetzt bei Jochen Schweizer ein All-Inclusive-Party-Wochenende gebucht für Stuttgart, weil es klingt doch einfach absurd, was da so alles passiert ist, ne? Also klar, da waren auch Angriffe auf PolizistInnen und ich will das gar nicht runterspielen, das ist scheiße, aber dass sie da teilweise 1-Euro-Shops ausgeraubt haben, ich meine, da gibt es doch bessere Alternativen, oder nicht? Ich war noch nicht so oft. Ich war einmal in Stuttgart und Stuttgart ist hässlich. Also deswegen. Deswegen auch egal im Prinzip, ne? Sollen ja, die es da, ist wirklich so. Die haben es im Prinzip haben sie es verschönert, die Stadt. Also ja, es ist wirklich so. Stuttgart ist affenhässlich, wirklich. Das ist einfach nur schrecklich. Also ich war am Bahnhof oder man muss dazu Verteidigung sagen, ich war nur quasi in der Umgebung vom Bahnhof. Der wird ja generell im Moment komplett renoviert, also ist eigentlich eine größere Baustelle. Aber selbst wenn man da rausgeht Richtung in Anführungsstrichen Innenstadt, sind das alles nur so 80er, 70er Jahre Betonblockhäusle, die also Häusle. Nee, Häusle. Das sagt man ja doch im Schwabeland. Kann gut sein. Ich weiß es nicht. Also, nee, vielen Dank. Also, die haben es wahrscheinlich, die Leute, die haben es wahrscheinlich sogar noch verschönert. Die letzte Seite. Das war doch wieder mal eine verrückte kleine Folge vom Langeweile-Podcast. Ein wenig politisch, das finde ich eigentlich immer ganz schön. Was auch noch ein Politikum war, was man vielleicht noch jetzt kurz erzählen kann, war tatsächlich diese Willi-Wills-Wissen-Sache. Ich weiß gar nicht ganz genau, wieso. Also ich hatte mal vor ein paar Tagen einfach zufällig so ein, das habe ich dir auch geschickt, so ein Meme von Willi-Wills-Wissen, wo er, der hat ja diese Sendung, Stopp. Folgende Szene, wir müssen das ja irgendwie kurz versuchen zu bebildern. Folgende Szene, Willi will's wissen, Moderator hat einen kleinen Beitrag gemacht und es ging um Basketball-Rollstuhlfahrer. Er war selbst auch im Rollstuhl und hat dann mit so einer Kindergruppe, die alle im Rollstuhl saßen, dann quasi geredet und dann kam es zu folgender Szene. Etwas, eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch. Ich kann gehen. So, da kannst du jetzt weitermachen. Also er ist quasi einfach, er ist aufgestanden aus seinem Rollstuhl und hat gesagt, Ich kann gehen. Schaut mich an. Ich bin Jesus. Jesus will's wissen, so im Prinzip. Also es ist, natürlich ist das alles, es ist halt, er spielt in dieser Serie offensichtlich ein Kind und stellt deswegen auch kindliche Fragen und behält sich, benimmt sich so ein bisschen kindlich, und das ist auch, man sieht auch, dass die Szene gestellt ist und sowas, ne? Ich fand's halt einfach nur lustig, aber anscheinend ist es tatsächlich so eine richtige Diskussion geworden. Gab einen Artikel auf 16 Bars dazu. Oh, 16 Bars, ja, dann ist es sehr wichtig. Ja. Und nächstes Thema. Darunter hatten, also das war, habe ich bei Twitter gesehen und hatte halt bei Twitter auch dieses Video gepostet, um alle Leute mal auf einen und denselben Stand zu holen. Und ich fand es einfach nur lustig, so ohne das irgendwie bewerten zu wollen. Und dann gab es darunter wirklich eine sehr, sehr lange Diskussion von zwei UserInnen namens Charlie und Anna, die sich einfach wirklich beide darüber in einem ewig langen Thread unterhalten haben und debattiert haben, wie das denn zu bewerten ist. Und Anna meint halt die ganze Zeit, ja, das sind behinderte Kinder und die sollten halt keine Sonderbehandlung erfahren, so, sondern mit denen kann man auch mal sarkastisch sein. Und Charlie ist die ganze Zeit so, ah, nein, Winnie ist unsensibel. Und irgendwie ist es viel zu weit gegangen alles, und ich fand es sehr, sehr lustig. Weil es ist einfach nur lustig, und es ist halt einfach nur eine Serie, es ist natürlich alles gestellt, so Leute, es ist Fernsehen, ey, kommt mal klar, für euer Leben. Ich habe jetzt ganz zum Schluss noch zwei Netflix-Empfehlungen. Also hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja. Zum einen, die neue Staffel The Sinner ist rausgekommen. Wer das überhaupt noch nicht, gar nicht geguckt hat, sollte da unbedingt reinkommen, wenn ihr so auf Crime-Serien, Detective, dunkle Mysterien-Sachen steht, dann auf jeden Fall The Sinner ist auf jeden Fall was für euch. Und wie gesagt, wir sind jetzt drei Staffeln online. Und was ich ganz schön finde und was ich mir heute Abend auch angucken werde, den Film habe ich zwar schon öfters gesehen, aber die Truman Show ist auf Netflix jetzt mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Und es gibt ja wirklich Leute, die es vielleicht eventuell nicht mitbekommen haben oder nicht gesehen haben. Hier so die ganzen coolen Zuhörerinnen unter uns. Also Truman Show ist auf jeden Fall ein richtig geiler Film, den man sich mal an einem sehr schönen Abend geben kann. Das wäre es dann von meiner Seite aber auch schon dann gewesen. Ich hätte, wenn wir jetzt hier schon so Empfehlungen raushauen, auch eine Empfehlung. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende gelesen, aber ich habe mir die Tage ein Buch bestellt. Es heißt Eure Heimat ist unser Albtraum von Fatma Aydemir und tatsächlich Hengame Yagubi Farah, über die wir ja vorhin geredet haben. Die ist hier Herausgeberin dieses Buches. Die hat ja, wie gesagt, diese Kolumne in der Taz geschrieben, diese Satire. Und das sind ganz viele Beiträge von fantastischen Autoren wie Margarete Stokowski, Max Czolek, Simone Dedeaivi. Ich kann die Namen oft nicht so aussprechen, ja, das ist ein bisschen alles peinlich. Es sind ganz viele Essay-Beiträge zum Thema Heimat, beziehungsweise wie sie als Minderheit diese ganze Debatte hier wahrnehmen und ihr Verhältnis zu dieser weißen Mehrheitsgesellschaft. Sehr interessant. Ich habe, wie gesagt, erst ein paar Essays gelesen, aber die fand ich alle sehr gut und auch sehr interessant. Auch nicht nur persönliche Erfahrungen, sondern halt auch einfach intellektuelle, wissenschaftliche, gut recherchierte Meinungen zu diesem Thema. Also wirklich ein Buch, was ich bisher nur empfehlen kann. Gut, so, jetzt wissen auch alle, dass ich belesen bin. Ganz genau. Also im Prinzip war's. Also das war's, oder? Haben wir noch, ja, noch was? Ich habe hier gar nichts mehr. Mein Zettel ist komplett abgearbeitet. Wir würden uns nächste Woche wieder hören. Und bis dahin, lasst einfach ein Like da, Kommis, Subscriptions. Folgt uns auf Instagram, ihr seid cool. Twitter, @jonawasgeht, @thorstenho. Und bis dann, bis zur nächsten Woche. Macht's gut, tschüss. Schönes Wochenende. We'll be right back.